Mamma mia, tu vergisst mich nicht, ist dein Sohn auch weit und küsst dich nicht. Deine Augen sehen ins Tal hinaus, dein Herz, das ruft mich dumm nach Haus. Mamma mia, wenn ich bei dir wär, wär für mich das Leben halb so schwer. Denn ich brauchte dich nur anzuschauen und liebe dich dir anvertrauen. Die große Stunde kommt, mein Team marschieren. Und jeder Gott ist, wenn er liebt, nicht so allein. Mamma mia, du vergisst mich nicht. Ist dein Sohn auch weit und küsst dich nicht. Wenn des Nachts die vielen Sterne glühen, dann denkst du nur an ihn. Vor dem kleinen Haus im Tal saß ich mit dir hundertmal und dann ließ ich dich allein mit deinen Träumen. Eine schöne bunte Welt, die auch mir so gut gefällt, ist für mich nicht mehr zu klein, so bin ich ganz allein. Für mich das Leben halb so schwer, denn ich brauchte dich nur anzuschauen und lieben mich dir anvertrauen. Die große Stunde nur bleibt niemals stehen. Und jeder Gott ist, wenn er liebt, nicht so allein. Mama, ist dein Sohn auch weit und küsst dich nicht. Wenn des Nachts die vielen Sterne glühen, dann denkst du nur an ihn.